sagte recht. Die Güllner jagten wirklich jemanden, wenn es auch vorerst nur der Panther der Frau Zachanassian war. Der schwarze Panther, ein Geschenk des Paschas von Marrakesch. Doch hatte die alte Dame nicht einst Alfred Ill ihren schwarzen Panther genannt? Und weshalb stiegen denn auf einmal die Fernsehantennen in die Höhe? Und weshalb tönte überall aus den Häusern Rundfunkmusik? Das kostete doch alles Geld. Ill machte sich sofort auf den Weg zur nächsthöheren Instanz. Er betrat das Rathaus, blieb keuchend stehen. Unser Bürgermeister reinigte eben hinter seinem Pult einen Revolver. Der Panther der Frau Zachanassian ist los. Ja. Da muss man sich bewaffnen. Ja, gewiss. Habe die Männer aufgeboten, die Gewehre besitzen. Die Kinder werden in der Schule zurückbehalten. Ein etwas großer Aufwand. Raubtierjagd. Was ist denn los mit Ihnen? Sehen bleich aus. Krank? Ich fürchte mich. Fürchten? Für meinen Kopf ist eine Milliarde geboten. Wenden Sie sich an die Polizei. Im Munde des Polizeiwachtmeisters blitzt ein neuer Goldzahn. Sie vergessen, dass Sie sich in Güllen befinden, in einer Stadt mit humanistischer Tradition. Ich habe diesen nihilistischen Zug nicht erwartet. Wir leben schließlich in einem Rechtsstaat. Dann verhaften Sie die Dame. Reden wir ehrlich miteinander. Sie haben schließlich zwei Burschen zum Meineid angestiftet und ein Mädchen ins nackte Elend gestoßen. Sie besitzen nicht das moralische Recht, die Verhaftung der Dame zu verlangen. Und auch als Bürgermeister kommen Sie nicht in Frage. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen. Offiziell? Im Auftrag der Parteien. Ich verstehe. Für den Posten eines Bürgermeisters sind gewisse Forderungen sittlicher Natur zu stellen, die Sie nicht mehr erfüllen. Es ist besser, wir schweigen über das Ganze. Schweigen ist mir zu gefährlich. Wenn ich rede, habe ich noch eine Chance, davonzukommen. Das ist nun doch die Höhe. Wer soll Sie denn bedrohen? Alle. Nein. Einer. Irgendeiner von euch. Wen haben Sie im Verdacht? Jeden von euch. Gegen diese Verleumdung protestiere ich im Namen der Stadt. Feierlich. Keiner will mich töten, keiner. Jeder hofft, dass es einer tun werde. Und so wird es einmal einer tun. Ach, Sie sehen Gespenster. Ich sehe einen Plan an der Wand. Das neue Stadthaus. Mein Gott. Planen wird man wohl noch dürfen. Ihr spekuliert schon mit meinem Tod. Ihr habt mich schon zum Tode verurteilt. Herr Ill! Der Plan beweist es. Der Plan beweist es.